Erster Moses gab den Israeliten Regeln. Jahwe hatte Moses diese Regeln gesagt. Zweiter Moses sprach zu den Anführern der Israeliten. Er sagte, Jahwe hat dies befohlen. Dritter, ein Mann verspricht Jahwe etwas. Oder er schwört einen Eid. Er muss sein Wort halten. Er muss tun, was er gesagt hat. Vierter, eine junge Frau verspricht Jahwe etwas. Sie ist noch im Haus ihres Vaters. Sie verspricht, etwas nicht zu tun. Fünfter, ihr Vater hört von ihrem Versprechen. Er sagt nichts dazu. Dann ist ihr Versprechen gültig. Sie muss tun, was sie gesagt hat. Sechster, der Vater hört davon am selben Tag. Er sagt, nein, das darfst du nicht. Dann ist ihr Versprechen nicht gültig. Jahwe vergibt ihr, weil der Vater es verboten hat. Siebter, die Frau heiratet. Sie hat noch ein Versprechen. Oder sie hat etwas schnell gesagt. Achter, ihr Mann hört davon. Er sagt am selben Tag nichts. Dann ist ihr Versprechen gültig. Sie muss tun, was sie gesagt hat. Neunter, ihr Mann hört davon am selben Tag. Er sagt, nein, das darfst du nicht. Dann ist ihr Versprechen nicht gültig. Jahwe vergibt ihr. Zehnter, eine Witwe gibt ein Versprechen. Eine geschiedene Frau gibt ein Versprechen. Ihre Versprechen sind immer gültig. Elfter, eine Frau gibt ein Versprechen im Haus ihres Mannes. Sie schwört einen Eid. Sie verspricht, etwas nicht zu tun. Zwölfter, ihr Mann hört davon. Er sagt nichts und verbietet es nicht. Dann ist ihr Versprechen gültig. Sie muss tun, was sie gesagt hat. Dreizehnter, ihr Mann hört davon am selben Tag. Er macht das Versprechen ungültig. Dann ist nichts gültig, was sie gesagt hat. Jahwe vergibt ihr. Vierzehnter, eine Frau verspricht, etwas nicht zu tun. Ihr Mann kann das Versprechen gültig machen. Ihr Mann kann das Versprechen ungültig machen. Fünfzehnter, ihr Mann sagt einen Tag lang nichts. Dann sind alle ihre Versprechen gültig. Er hat sie gültig gemacht, weil er schwieg. Sechzehnter, der Mann weiß schon länger davon. Dann macht er das Versprechen ungültig. Er trägt die Schuld dafür. Siebzehnter, das sind die Regeln von Jahwe. Jahwe gab sie Moses. Sie sind für Mann und Frau. Sie sind für Vater und Tochter.